ist anderweitig beschäftigt, zur Info gleich. Christos und Astrid haben sich auch entschuldigt, die haben andere Termine. Und in dem Fall haben sie mich gebeten, die Moderation zu übernehmen. Deshalb, wenn jetzt kein Widerspruch kommt, würde ich dieses tun. Ich höre keinen Widerspruch, dann mache ich das. Also Sitzungseröffnung 20 Uhr. Schönen guten Abend an alle Anwesenden. Moderation KS, also oder wie ihr wollt, auch Klaus TH. Protokoll sehe ich im Augenblick niemand, würde ich empfehlen, machen wir zusammen. Und bei der Aufnahme, die sehe ich, die läuft schon. Herzlichen Dank, Bauer Jupp. Soweit ich sehe, auch Heinerle als Backup. Der Link wird von einem der beiden dann am Ende der Sitzung noch veröffentlicht bzw. auch verbreitet. Herzlichen Dank dafür und dann können wir ja gleich voll einsteigen. Noch eine kleine Info am Anfang. Es wurde angekündigt, dass Patrick Breyer aus Schleswig-Holstein heute noch vorbeischauen wird, um uns über den Stand der VDS-Klage zu berichten. Könnte recht interessant werden. Gegebenenfalls würde ich den in der Tagesordnung, wenn er denn da ist, etwas vorziehen. So, ich bin schon da und das können wir gern auch machen, wenn du magst. Ja, hallo Patrick. Ja, gerne. Ich würde einfach sagen, da ja Christus und Astrid als Bericht Polgef ausfallen, dass man dich vielleicht dann vor die Polgef-Berichte dort eintakte und du das machen kannst. Weil ich denke, das wird ein bisschen umfangreicher. Und dann nehmen wir mal die Zeit, die die beide eigentlich hätten, gerade für dich. Und das dürfte gerade ein enger Terminplan hier immer bis 21 Uhr auch gut unterzubringen sein. Ja, gerne. Sag mir einfach Bescheid, wann ich starten soll. Jo, sage ich dir. Dann kommen wir mal gleich Punkt 1, organisatorisches, also Tagesordnung 0 eigentlich, aber ich denke, da gibt es im Augenblick nichts. Oder hat jemand irgendwas Wichtiges? Dann jetzt Wortmeldung. Das ist nicht der Fall, dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 1, laufende Projekte. Dort ist an erster Stelle bundesweite Themen. Okay. Ja, moin und ganz kurz von mir dazu. Wir haben ja für Donnerstagabend eine Mumble-Sitzung anberaumt, wo die Materialien, die vorbereiteten Materialien für die Themenwoche vorgestellt werden und wir können auch noch drüber reden. Falls jemand noch sehr gute Ideen hat oder Kritikpunkte, die wir dann berücksichtigen, vorgestellt wird das Logbuch, der Flyer und auch Stickerplakate. Ich habe die PolGFs in den Landesverbänden, teilweise Vorständen nochmal angemeldet mit der Bitte, hier nochmal Werbung zu machen für die Veranstaltung. Vielleicht eben auch hier nochmal, wenn ihr noch die eine oder andere Mailingliste habt, über die ihr auf die Veranstaltung hinweisen könnt, wäre es nett. Wir werden dann eine zweite Mumble-Veranstaltung machen Mitte Februar, voraussichtlich am 17. Februar. Und zwar als innerparteiliche Bildung zum Thema BGE. BGE und Industrie 4.0 oder Industrie von morgen ist ja das Thema der Themenwoche. Und an diesem Abend, am 17. Februar, wollen wir speziell auf das BGE nochmal eingehen mit Piraten, die hier inhaltlich involviert sind. Hermi wird da noch eine Mitgliederinfo rausschicken für die Veranstaltung. Aber hier sei schon mal auf den Termin verwiesen. Ja, das ist dann erstmal dazu. Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Keine Fragen. Dann kämen wir zu Freiheitsserver. Flash sehe ich, denn Wahlkampf Baden-Württemberg. Jemand als Baden-Württemberg anwesend? Scheint nicht der Fall zu sein. Hier ist ein Eintrag drin, also Unterschriften sind gesammelt und alle eingereicht. 31 Wahlkreise von 70 sind zugelassen und somit vermute ich auch, das steht da nicht, sind natürlich, ist wahrscheinlich auch landesweit die Liste sozusagen zugelassen. So, dann haben wir Wahlkampf Rheinland-Pfalz. Ich habe ja reingeschrieben, läuft alles, wir warten jetzt auf die Plakate, weil in einigen Orten können Plakate gehangen werden, in anderen noch nicht. Mal gucken und alles andere sage ich nicht bei Rheinland-Pfalz. Okay, ich denke, dass es dort im Augenblick auch keine Frage gibt. Die können wir dann auch später machen. Dankeschön und dann wir haben noch Wahlkampf Sachsen-Anhalt. Da ist auch scheinbar niemand anwesend. Weiß denn einer, ob die Unterschriftenanzahl erreicht haben? Keine Ahnung, hier steht auch bloß, dass die Einreichungsfrist gestern abgelaufen ist und ob die jetzt eingereicht haben, wie viel und wann, kann nicht beantwortet werden. Scheint niemand da zu sein. Ich habe gerade gesehen, dass der Freiheitsserver Pirat Slash doch noch gerade in den Kanal gekommen ist. Slash, hast du noch? Dann würde ich nochmal zurückspringen zu Freiheitsserver, wenn du noch was zu berichten hättest. Ja, habe ich vorweg, Entschuldigung, dass ich erst 20.30 Uhr gekommen bin, hatte Einlog-Probleme mit Mumble. Was hat sich jetzt beim Thema Freiheitsserver getan? Einiges. Zum einen habe ich da technisch was zu sagen und zum anderen in Bezug auf die Webseite. Und fangen wir mal mit der Technikseite an. Da war ja längere Zeit Warteschleife gewesen, weil wir ohne Übungsserver da nicht durchstarten konnten. Und um einen solchen Übungsserver zu bekommen, haben wir beim Landesverband Nordrhein-Westfalen einen Antrag gestellt, der dann auch einstimmig angenommen wurde, dass uns ein Übungsserver zur Verfügung gestellt worden ist. Mittlerweile haben wir auch privaten eigenen Übungsserver und haben da die Programme, die wir auf einen Freiheitsserver raufpacken wollen, schon mal halbwegs getestet und also im Detail Tor Relay haben wir getestet und Freenet, glaube ich, und da war noch was Drittes. Genau, diese Sache, dass man dezentralisiert DNS-Service unterstützt und ja, Testdurchläufe für die anderen Programme sind auch schon angesteuert und das macht sich also auf der technischen Seite. Und was die Webseite angeht, da sieht das nicht sonderlich anders aus. Da sieht man ebenfalls stetigen Fortschritt. Wir haben ja die Internetadresse libertyservers.net gesichert. Ich poste die jetzt mal im Mumble-Chat. So sieht die Internetseite soweit aus. Ist natürlich noch alles im Aufbau begriffen, aber wie man sieht, sieht man da schon so ja grobe Strukturen. Es gibt eine Hauptseite und eine Kontaktseite ist da auch noch ein wichtiger Punkt. Und auch das macht sich. Was allgemein zur Freiheitsserver-Initiative zu sagen ist, ist, dass der Paki zu dieser Initiative stark auf internationaler Ebene netzwerkt und aus dieser Tätigkeit heraus letztendlich diese Initiative doch ein bisschen größer startet. Wir haben ja zuvor gedacht, okay, so wie es aussieht und was wir ressourcenmäßig am Start haben, wäre es besser, erstmal kleine Brötchen zu backen. Das heißt konkret, dass die Internetseite nur auf Publikum im deutschen Sprachraum ausgerichtet ist. Aber jetzt durch Pakis Tätigkeiten wird diese Seite wohl offiziell gelauncht in zwei Sprachen, in Englisch und in Deutsch. Und Nordrhein-Westfalen wird im Rahmen dieser Initiative so eine Art, ja, ich sag mal, Testballon darstellen. Das heißt, wenn es so richtig zur Sache geht, dann sehen wir, dass wir in Nordrhein-Westfalen erstmal dann einen Server aufgestellt bekommen, der dann auch spendenfinanziert ist, einfach um die Prozesse durchzutesten. Denn das ist sehr wichtig, dass wir erstmal sicherstellen können, dass alles gut ineinander greift, und dann kann man, wenn das geklärt ist, dann natürlich in diesen seriellen Modus gehen, wo man dann systematisch je nach Spendeneingang da dann einen Server hochzieht. Aber erstmal, der wichtigste Server ist der erste. Dankeschön dafür. Gibt es da noch dazu Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Slash, trägst du eventuell den Link, den du reingeschickt hast, hier in der Mumble-Chat noch ins Pad ein? Wenn du mir den Pad-Link gibst, liebend gerne. Der Pad-Link ist im C für heute verlinkt. Ich habe gerade... Ah, super, da ist er. Danke. Dankeschön. Weil du hast es oben hier an den Kanal geschickt, die Zuhörer zum Beispiel, die sehen das denn nicht. Du musst es an alle Kanäle schicken. Gut, Dankeschön. Da keine Fragen sind, können wir dann jetzt weitermachen. Wahlkampf Sachsen-Anhalt war auch durch. Dann kämen wir jetzt Berichte der politischen Geschäftsführer. Christoph und Astrid heute entschuldigt Fehler. Hatte ich vorhin vorgeschlagen, Patrick Breyer vorzuziehen, weil der wollte uns einiges berichten über den Stand der Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Vorratsdatenspeicherung. Patrick, du hättest jetzt das Wort, überfallartig, ich rufe dich auf. Ja, vielen Dank, Klaus, und vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich habe euch mal ab Teil 136 im Pad einiges aufgeschrieben zum Aktuellen. Das ist eigentlich aus zwei Gründen Sinn, das nochmal zu berichten. Und zwar, erstens ist ja diese Woche Europäischer Datenschutztag. Da überlege ich auch, ob man nicht eine Pressemitteilung zum aktuellen Stand dieser Beschwerde macht. Da findet ihr auch ein Pad verlinkt, wo man dazu was schreiben könnte. Und das Zweite ist, morgen will die FDP groß mit Trara verkünden, ihre Beschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung soll eingereicht werden. Und aus dem Anlass wird auch Presseberichterstattung stattfinden. Unter anderem weiß ich, dass das Spiegel Online berichten wird über alle Beschwerden, die eingereicht oder geplant sind. Also auch über unsere. Ich habe denen vorab schon ein paar Infos dazu gegeben. Konkret ist es so, bei dem ersten Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung hatte ja der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung eine Sammelverfassungsbeschwerde eingereicht von über 30.000 Bürgern, die dann eben im Endeffekt auch zur Nichtigerklärung des Gesetzes geführt hat. Damals war Vertreter der Beschwerdeführer schon Meinhard Stasek, Rechtsanwalt in Berlin. Und im Übrigen auch Richter am Landesverfassungsgericht von Berlin. Und mit ihm zusammen wollen wir jetzt auch diese neue Beschwerde machen. Finanziert wird das Ganze von Digital Courage. Und die machen das so, dass man mit diesem Formular, was hier in Zeile 141 verlinkt ist, eben die Beschwerde unterstützen kann. Erstmal moralisch sozusagen in dem Sinne. Und dann aber auch die Gelegenheit hat zu spenden. Und aus diesen Spendenmitteln wird dann eben auch das Verfahren sozusagen finanziert. Wir wollen es diesmal allerdings so machen, das mit Meinhard Starostig und Digital Courage und so den Beteiligten besprochen, dass diesmal nicht alle Personen, die die Beschwerde unterstützen, auch Beschwerdeführer sein sollen, weil das ein sehr hoher Aufwand ist und vom Bundesverfassungsgericht kritisch gesehen wird, sondern dass wir sozusagen repräsentativ auswählen für die betroffenen Berufsgruppenpersonen, die Beschwerdeführer werden. Unter anderem halt ich als Abgeordneter, weil natürlich auch Abgeordnete in ihrem Geheimnis, Berufsgeheimnis betroffen sind, aber eben auch ein Rechtsanwalt, AIDS-Hilfe, Anonymisierungsdienst, ein Journalisten und so weiter, verschiedene Berufsgruppen. Da steht noch nicht ganz fest, wer das im Einzelnen für jede Berufsgruppe sein wird, aber wir arbeiten zum Beispiel schon mit dem Deutschen Journalistenverband zusammen. Die Journalisten wollen auf jeden Fall auch Mitbeschwerdeführer sein. Jetzt hat hier jemand irgendwie den Text zerschossen, glaube ich, im Pad. Vielleicht kriegen wir den nochmal hin. Es ist so, dass die Beschwerdeschrift noch nicht fertig ist und auch noch kein Entwurf vorliegt, aber das ist auch eine bewusste Entscheidung von meiner Justiz, weil er sagt, aus juristischen Gründen ist eben Voraussetzung für eine Verfassungsbeschwerde, dass man gegenwärtig betroffen ist von dem Gesetz. Das ist was, was halt die anderen Beschwerdeführer auch nicht bedacht haben, dass ja im Moment zwar das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Kraft ist, dass aber die Anbieter eine Frist haben, innerhalb derer sie es umsetzen müssen. Und wenn man in der Beschwerde nicht geltend machen kann, dass man halt gegenwärtig schon betroffen ist, weil man Anbieter Y nutzt, der auch schon auf Vorrat speichert, dann hat man ein Risiko, dass das Bundesverfassungsgericht diese Beschwerde nicht behandeln könnte. Und das wollen wir halt nicht. Deswegen wollen wir darauf achten, dass mindestens einer der Beschwerdeführer, die da halt dann mit dabei ist, auch einen Anbieter nutzt, die das tatsächlich schon umgesetzt haben und auch Vorrat speichern, um da eben auch juristische Klippen zu vermeiden. Ansonsten vielleicht noch der Hinweis, dass wir in Schleswig-Holstein beantragt haben im Landtag, dass das Land eine eigene Beschwerde einreichen soll. Länder können auch Normenkontrollverfahren stellen. Wäre schön, wenn es klappen würde. Schleswig-Holstein war auch dagegen, gegen Vorratsdatenspeicherung, aber es wird wohl keine politische Mehrheit geben, da ein eigenes Länderbeschwerde zu machen, weil die natürlich zu feige sind, ihre eigenen SPD-Kollegen im Bund da anzuschießen. Das aber mal zu eurer Information. Fragen, die ich vielleicht beantworten kann. Frage an Patrick. Nein, im Moment, irgendjemand hat das Pad zerschossen. Ne? Ich füge das gleich nochmal neu ein, den Text. Patrick, ich hätte eine Frage. Mach mal, ich versuch's mal zu restaurieren. Kann man mich hören? Ja. Ich hätte eine Frage an Patrick. Ich schieß mal gleich los. Patrick, hast du eine ungefähre Vorstellung vom zeitlichen Horizont für die Fertigstellung der Beschwerde und wann damit zu rechnen ist, dass persönliche Betroffenheit vorliegen könnte? Also zeitlich hatten wir da Meinhard noch nichts konkret gesagt. Ihm geht es jetzt erstmal darum, sozusagen dieses Panel der Beschwerdeführer zusammenzustellen. Dann soll das so sein, er macht einen Entwurf der Beschwerdeschrift, den ich dann nochmal ergänze. Vielleicht werden wir dann auch nochmal öffentlich Gelegenheit zur Ergänzung geben, damit wir halt das gemeinsam ausarbeiten und möglichst alle Argumente darin auch abdecken. Also da würde ich mich, glaube ich, schon für einsetzen, dass wir den Entwurf veröffentlichen und dann jeder auch noch mal was dazu beitragen kann, der dann noch Argumente hat. Das ist ja auch ein wichtiger Unterschied zu den anderen Beschwerden, weil die sehr abgeschlossen sind, während unsere halt auf Offenheit und Partizipation halt auch angelegt ist. Ne? Und zu der zweiten Frage, wann Betroffenheit eintreten könnte. Diejenigen, die Beschwerdeführer sind, müssen quasi dann eben bei ihrem Anbieter nachfragen, setzt ihr das Gesetz schon um? Und wir wollen dann halt, also es sollte aus juristischen Gründen halt mindestens einer dabei sein, der sagen kann, das läuft bei mir schon. Aber der Zeitplan kann ich nicht genau sagen. Es ist so, dass die Anbieter im Moment halt auch noch abwarten, weil die Bundesnetzagentur angekündigt hat, es soll eine technische Richtlinie zur Umsetzung geben, die halt überhaupt erst die Speicherstandards definiert. Und das neue Gesetz hat ja recht, naja, ich sage mal, höhere Standards als das alte, was die Sicherheit der Speicherung angeht und die Zugriffe darauf. Insofern wird das gar nicht so leicht umzusetzen sein. Und ich weiß jetzt im Moment noch von keinem Anbieter, der tatsächlich schon dieses Gesetz umgesetzt hätte, sondern die warten da im Moment noch auf die technische Richtlinie. Aber wie gesagt, wir verlieren dadurch noch nichts, weil die anderen Beschwerden, die jetzt schon eingereicht worden sind, ja, die haben halt das Problem, dass sie gegenwärtig noch gar nicht betroffen sind. Beim letzten Mal hat das Verfassungsgericht das so gelöst, dass sie die einfach haben liegen lassen, solange bis dann die Umsetzungsfrist abgelaufen war. Das kann man natürlich auch machen. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, wir bereiten da sorgfältig vor und nutzen die Übergangszeit, um halt auch alle Argumente dann zu sammeln. Danke dir. Was haltet ihr denn von der Idee, eventuell da morgen im Vorfeld des Datenschutztages nochmal den aktuellen Stand in Form einer Pressemitteilung oder auf dem Blog irgendwie bekannt zu geben? Das ist eine sehr gute Idee, weil es auch die parteiinterne Öffentlichkeit ein bisschen zufriedenstellen wird, weil da ja doch schon eine Zahl von Anfragen vorliegt. Was machen wir denn? Warum machen wir nichts? Ich höre nichts. Gute Idee, auch gerade weil dieser ganze Verlauf Vorratsdatenspeicherung in der Presse sehr untergegangen ist. Beispielsweise das Datum 18. Dezember und was sich damit geändert hat, kam kaum spürbar durch in der Presse. Also ein Rückgriff ist da echt nützlich. Ja, ich kann mich da auch anschließen. Ich finde das auch sehr gut, wenn wir das nochmal aufgreifen, auch vielleicht mit einem kleinen Zeitplan, dass die Leute, die interessiert sind, sich das auch vormerken können, wann was wo passieren wird und dass wir da massiv dran sind. Und das würde ich schon gerne auf allen Kanälen sehen und verbreiten. Ich habe euch dieses Pad für die Pressemitteilung mal öffentlich geschaltet. Das heißt, wenn der eine oder andere von euch Lust hätte, da Bausteine zu formulieren, ist natürlich auch gerne willkommen. Gut, dann danke Patrick für den ausführlichen Bericht. Ja, das Pad ist mittlerweile zurückgesetzt worden. Guck mal, ob das, was du da eintragen hast, ob das noch jetzt vollständig und korrekt ist. Dann würde man mit der Version weiterfahren. Ja, das habe ich zurückgesetzt, das ist korrekt. Gut, dann herzlichen Dank. Noch Frage an Patrick? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann machen wir weiter mit der politischen Geschäftsführer. Hier als erstes Baden-Württemberg. Scheint niemand da zu sein, tut Dinge. Dann Bayern. Olaf. Der ist, soweit ich weiß, auch entschuldigt. Dann Therese Lehn für Berlin. Die hat im Chat geschrieben, dass sie keinen Mumble hat, hat aber eine Frage, und zwar einen Link zur BGE Themenwoche, weil die Berliner dort sich mit Real-Life-Leuten treffen möchten. Michael, ich sehe schon, im Chat ist das ja eingetragen, gut. Ansonsten, wenn Therese noch was aus Berlin berichten möchte, dann kann sie es ja auch im Pad eintragen, dann lese ich das gegebenenfalls vor, bis ihr Mumble installiert habt. Und vielleicht aus Berlin, ja, Therese hat ja vielleicht ja berichten wollte, dass eben in Berlin dieses Wochenende die Landesliste bzw. die Standliste für das AHG ist ja weit rumgegangen, also aufgestellt wurde. Gut, dann gehen wir weiter zu Brandenburg. Brandenburg, keine besonderen Vorkommnisse. Bremen. Kurt Dingel, Hamburg. Tut auch Dinge, Hessen. Hat sich entschuldigt. Ist entschuldigt. Dann Mecklenburg-Vorpommern. Tut Dinge. Niedersachsen. Tut auch Dinge. NRW. Ja, moin, moin. Ich verlese jetzt das, was ich eingetragen habe. Das ist natürlich wieder ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit der Dinge, die in NRW vorgekommen sind. Der Landesverband hat eine Anfrage vom Innenministerium bekommen hinsichtlich unseres Terminwunsches, unserer Präferenzen für die Landtagswahl 2017. Da gibt es ja einen zeitlichen Korridor von irgendwo Ende März bis Ende Mai des Jahres 2017 und wir sollten Stellung nehmen zu bevorzugten Terminen. Da haben wir uns als Vorstand gedacht, diese Stellung wollen wir nicht alleine entscheiden und verfassen, die Stellungnahme, sondern wir befragen dafür die Basis. Das haben wir gemacht. Die Antwort ist da, die entspricht auch in weiten Teilen Empfehlungen des Innenministeriums, der wir uns als LAVO auch anschließen können. Ist allerdings interessant, wir werden die nochmal ausarbeiten, weil da auch Antwortmöglichkeiten gegeben waren, also Begründungen für den einen oder anderen Termin, die durchaus interessant gewesen sind. Wir hatten am 20.01. letzte Woche Mittwoch die zweite Helferkonferenz der Piraten im Landtag NRW. Das ist eine Konferenz, wo nicht nur Piraten, sondern bitte alle interessierten Helfer im Bereich Flüchtlingshilfe eingeladen sind. Die zweite Helferkonferenz war fast genauso gut besucht wie die erste Helferkonferenz mit einer sehr hohen Anzahl an Nicht-Piraten-Besuchern in Anführungszeichen. Es gab 4 Themenslots, in die wir uns da verteilt eingebracht haben. Und ich glaube, die Fraktion und auch alle Teilnehmenden haben da wieder sehr viel von mitgenommen. Die Fraktion wird darauf berichten. Einen Link zum Kurzbericht zur zweiten Helferkonferenz habe ich hier reingeschrieben. Die weitere Berichterstattung wird man auch auf den Seiten der Piratenfraktion NRW finden können. Dann gab es im Landtag NRW eine Anhörung zum Kommunalvertretungsstärkungsgesetz, Klammer auf, zur 2,5%-Hürde, Klammer zu, die ja SPD, Grüne und CDU im Moment anstreben, in die Verfassung NRW zu bringen. Dazu wurden Sachverständige gehört. Es gab 3 Sachverständige, die ich hier nennen möchte, weil die sich gegen die 2,5%-Hürde, die haben Sachverstand gegen die 2,5%-Hürde ins Feld geführt. Das war einmal die PIKO NRW, also unsere piratennahe Stiftung, dann Alex Trennhäuser von Mehr Demokratie und Professor Dr. Oebeke von Uni Münster. Ich habe mir das auch angesehen, die nach meinem Dafürhalten auch die sachorientiertesten Ausführungen und Argumente gebracht haben. Aber das ist meine persönliche Meinung. Auf der AVB 16, die gerade schon angesprochen wurde, also der Aufstellungsversammlung Berlin, haben tatsächlich NRW-Mitglieder Wahlleitung und Versammlungsleitung gemacht. Das ist da sehr dankenswert angenommen worden. Unter anderem gab es noch Unterstützer-Unterschriftensammlung in Sachsen-Anhalt, die auch von ein paar NRW-Mitgliedern unterstützt wurde, hoffentlich erfolgreich. Und heute ist eine ganz lustige Geschichte, eine neue Piratenaktion von der Fraktion gestartet. Ich habe das auch falsch getippt, Piratenfraktion vor Ort. Es gibt also jetzt ein Mobil mit Anhänger, in dem Streaming-Technik vorhanden ist, mittels derer wir an verschiedenen Stellen in NRW an ca. 120 Orten zu 120 Terminen tatsächlich Landtagsplenumssitzungen, aber auch Fraktionssitzungen in die Orte zum Bürger bringen wollen und dort dann auch mit dem Bürger ins Gespräch kommen wollen. Auch dazu findet ihr einen kurzen Link, um vielleicht mal reinzuschauen. Dann gibt's diese Woche Plenum, starten morgen, was auch mit Piratenfraktion vor Ort übertragen werden wird. Da haben wir einige Anträge. Ich habe jetzt mal einen beispielhaft hervorgehoben. Das ist der Antrag zum Pflichtfach Informatik. Eine Sache, die, glaube ich, bundesweit zurzeit stark diskutiert wird. Andere Anträge findet ihr auf den Seiten der Piratenfraktion. Natürlich genauso. Es gibt da weitere. Damit soll es das gewesen sein für heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit und warte auf Fragen. Herzlichen Dank. Noch Frage an NRW? Manfred, die Umfrage, wo hast du die verlinkt oder ist sie noch nicht ganz fertig? Die Umfrage als solche ist durch, die ist also abgelaufen in Anführungszeichen. Es kann jetzt keiner mehr teilnehmen. Die Ergebnisse liegen also vor. Die sind nur noch nicht verarbeitet und also noch nicht in irgendeiner Weise öffentlich gestellt. Alles klar, danke. Also die habe ich heute Mittag zum ersten Mal zur Kenntnis genommen, die vollständigen Ergebnisse. Und da ich heute unter anderem auch vor Ort war mit der Fraktion, bin ich zu noch nichts gekommen. Ich hoffe, dass ich das morgen schaffe. Ja, sollte kein Druck sein. Ich hatte nur gedacht, vielleicht hättest du sie fertig und vergessen einzutragen. Gut. Noch Fragen? Jo. Markus. Ja, ich hätte eine Frage an den Manfred, und zwar die Aktion mit der Fraktion vor Ort ist eine super geile Geschichte, insbesondere mit dem Streaming. Die Frage ist, ob ihr das irgendwie öffentlichkeitswirksam ausschlachten könnt oder habt, ob es da irgendwelche Ideen gibt, weil zu den Infoständen kommen ja nicht immer so viele Leute, aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, das irgendwie so zu gestalten, dass mehr Leute von dieser Aktion erfahren. Und das ist ja mal was Einmaliges, sage ich jetzt mal. Also ich bin natürlich der falsche Ansprechpartner, um diese Frage zu beantworten, weil ich Landesverband und nicht Fraktion bin. Kann aber sagen, dass auch in NRW in der pirateninternen Öffentlichkeit solcherlei Fragen gekommen sind, weil viele NRW-Piraten davon auch quasi in Anführungszeichen überrascht worden sind. Der Grund für die Überraschung oder für die Zufälligkeit oder die nicht gelaufene vorherige Bewerbung liegt darin, dass jetzt relativ kurzfristig die Entscheidung getroffen ist, damit jetzt sofort zu starten und nicht erst, wie es ursprünglich geplant war, im Februar. Auch das hat einen Grund, warum nicht erst im Februar, weil im Februar ist Karneval und da gibt es kaum Sitzungen. Wir wollten aber natürlich möglichst in großer Zahl und umfangreich die Leute erreichen und dann, was heißt wir, die Fraktion wollte das, Entschuldigung, und Entscheidung, die relativ plötzliche Entscheidung, wir starten jetzt fort. Ich gehe davon aus, dass da noch weitere pressetechnische, mediale, Umfeldwerbung stattfinden wird, aber das ist jetzt eine Aussage, da hänge ich mich aus dem Fenster, das kann ich nicht beantworten. Ich werde die Frage aber der Fraktion nochmal stellen und dann hier berichten. Gut, Dankeschön. Weitere Frage? Am Saalmikrofon sehe ich niemanden. Dann herzlichen Dank nochmal, Marsch. Und dann gehen wir weiter zu Rheinland-Pfalz. Ja, bei uns nochmal, wir haben die Landesmitgliederversammlung am 14.02. in Mainz in der Landesgeschäftsstelle. Dann fahren wir ja jetzt seit 4 Wochen eine Kampagne, wo wir jede Woche ein Thema raussuchen. Da habe ich mal einen Link in die Zeile 123 gesetzt. Bitte das Haar vorschreiben. Dann könnt ihr euch mal anschauen, wenn man eine Kampagne startet, was das für ein Unterschied ist gegenüber normalen Zugriffen. Wir haben jetzt zwar Facebook genommen, da muss ja können manche meckern, aber im Wahlkampf brauchen wir das, um zu verteilen. Da kann man ganz deutlich sehen, wie so eine Kampagne in den Himmel schießt. Da haben wir zum Beispiel beim letzten Mal 15.000 Zugriffe alleine gehabt. Bei uns liegen die Zugriffe bei einer normalen PM-Pressemeldung zwischen 500 und 1.000 Zugriffen. Und bei einem normalen Text liegen die um die 200 bis 400. Und diese Kampagne geht jedes Mal weit über 10.000. Und ja, ich denke, bei den Leuten, die sie auch verteilen. Aber ich denke auch, sie könnte noch weiter, noch großflächiger verteilt werden, um einfach noch bekannter zu machen. Das ist gerade im Social-Media-Bereich der Wiedererkennungswert der Piratenpartei, dass es sie noch gibt, ist doch ganz hoch. Und Ja, bis März, bis zur Wahl haben wir uns vorgenommen, dass wir doch bis 20.000, 30.000 vielleicht kommen, wenn noch mehr verteilt wird. Das ist jetzt nur Facebook und nicht Twitter. Jetzt hat einer das Haar davor gemacht, dann sprengt das Pad. Deswegen hatte ich das weggemacht und wird meistens auch im Pad nicht gezeigt. Ja, das neue Thema ist etwas provokant vom Text her. Also von der Überschrift her, Abi-Studium müssen sein, wenn du Paketbote werden willst. Ist aber gerade wohl auch aufgrund dieses Textes schon super gut. Wir haben es erst heute um 14 Uhr oder um 15 Uhr erst öffentlich gestellt und hat jetzt, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube schon über 5.000 Zugriffe auch gehabt in kürzester Zeit. Ich habe auch mal das YouTube-Video darunter, das ist natürlich auch immer gut, dass wir den Maniac da drin haben, der uns kleine Spots baut. Und wie gesagt, das sind, glaube ich, Möglichkeiten, wie wir die Piratenpartei wenigstens... Wie viel? Oh, ich muss mich verbessern. Das, was wir heute Mittag um 15 Uhr eingestellt haben, hat jetzt schon 11.100 so viel Zugriffe. Also es wird auch von Kampagne zu Kampagne besser. Und ja, je mehr wir verteilen, je mehr wir das verbreiten, vielleicht auch auf Homepages von anderen Landesverbänden oder auf Facebook-Seiten von anderen Landesverbänden, desto besser oder desto mehr haben wir die Möglichkeit, wieder wahrgenommen zu werden. Also wir machen das auch, wir teilen das, wir finden das auch sehr gut. Wir haben auch dann die Sachen schon auf die Bundesseiten gestellt und da haben sie auch in kürzester Zeit über 10.000 Zugriffe gehabt. Also wir greifen das auf und verteilen das auch dann dementsprechend. Ja, danke, Jörg. Genau so hatten wir uns das auch vorgestellt. Und ich denke, ich werde da ein bisschen was zu schreiben, wenn die Kampagne zu Ende ist nach der Wahl. Vielleicht wäre sowas auch eine Möglichkeit zur Bundestagswahl, um dann halt deutschlandweit ein bisschen bekannter zu werden. Also Social Media sind ja doch auch ein bisschen unsere Zielgruppe, ist dort ja auch vorhanden. Vielleicht ein Tipp, weil wir das gestern in der Pressekonferenz hatten, ich weiß nicht, ob du das auch so machst, dass der Link erst über die Bundesgeschichte, über die Bundespresse beziehungsweise über die Facebook-Seiten des Bundes verteilt wird, weil die da optimal gelistet und gerankt werden und von dort aus teilen sie dann weiter. Einfach dann ist, dass es optimal in den einzelnen Suchmaschinen ist. Also wenn es umgekehrt ist, ist der Weg halt nicht so optimal, weil die großen Seiten alle in diesen Suchmaschinen werden. Also du kannst mir das auch immer mir geben oder Holger geben oder einem anderen Kollegen von der Presse, dann machen wir das sofort rein. Wir haben Zugriff drauf und dann können wir von dort aus teilen. Dann habt ihr, glaube ich, mehr Effekte und mehr Teile, als wenn ihr das lokal dann nach oben gebt. Ja, müssen wir gucken. Das Problem ist einfach, weil wir da ja auch PMs rausmachen. Wir schicken ja 2 Tage vorher oder einer die Pressemeldung raus und die wollen natürlich auch exklusiv sein. Muss ich mir mal überlegen, können wir mal drüber reden, mammeln wir mal drüber, wie wir das vielleicht noch anders machen können, dass ihr vielleicht 1 Stunde vorher oder 2 Stunden vorher oder so das macht. Aber wir hoffen einfach aufgrund dieser Vielfalt, dass wir so die letzten 2, 3 Sachen vielleicht auch irgendwo in der Presse untergebracht bekommen. Gut, danke schön, Jörg. Noch Frage? Jürgen meine ich, ne? Ich war schon, sei lieber. Dann kommen wir mal zum Saarland. Ja, also bei uns war lokal nicht so viel. Wir haben ein paar Pressemitteilungen geschrieben. Wir haben das Thema Freifunk nochmal angeboten, dass wir Hilfe und leisten und Unterstützung machen in diesem Bereich. Wir haben unsere Kapazitäten dann in dieser Woche auch wieder auf den Bund gelegt, haben dort einige Pressemitteilungen platzieren können, sind auch relativ gut gelaufen, unter anderem zu WhatsApp, zu Geoblogging bei Netflix unter anderem. Dann haben wir, was haben wir noch gemacht? WhatsApp, links, muss man mal kurz überlegen, was war das dritte? Telefonzelle. Genau, Telefonzelle, vielen Dank. Jetzt habe ich meinen eigenen Zettel verloren. Genau, richtig. Ja, das waren diese Geschichten und das haben wir die Woche gemacht. Und im Anschluss an jetzt Team Polgef ist nochmal der Vorstand und dann werden wir noch lokale Sachen besprechen. So viel von uns. Jo, dankeschön. Fragen dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Sachsen. Tut Dinge, Sachsen-Anhalt, tut auch Dinge, Schleswig-Holstein, Ich könnte vielleicht kurz was dazu sagen. Gerne, gerne, Patrick. Immer zu. Wir haben am Wochenende Landesparteitag. Montag ist Tag der politischen Arbeit. Da arbeiten wir in unserem Wahlprogramm. Und Dienstag wird ein neuer Landesvorstand gewählt. Kandidat für den neuen Landesvorsitzenden ist Wolfgang Duda, mein Kollege hier im Landtag. Na, dann mal viel Erfolg für den Landesparteitag. Noch Frage an Schleswig-Holstein, wenn Patrick schon da ist? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir zu Thüringen. Tut auch Dinge. Damit wären wir mit der politischen Geschäftsführer durch, außer einer der noch nicht dran war, nachträglich gekommen ist, der möge sich jetzt melden. Auch nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 3. Themenbeauftragte Berichte. Hier wäre an erster Stelle Bruno Gerd Gramm für TTIP und Urheberrecht. Ja, ich hatte es reingestellt, vorhin lief im Deutschlandfunk ein Feature zu den EPA-Verträgen, Freihandelsverträgen zwischen der EU und afrikanischen Staaten. Wer sich für das Thema Freihandelsabkommen grundsätzlich interessiert, kann sich das gerne mal anhören oder auch lesen. Link ist ja eingestellt, ist ganz informativ. Dankeschön, Michael. Dann gehen wir weiter. Sozialpolitik. Gernot, der ist für heute entschuldigt, weil er an einer BGE-Konferenz teilnimmt. Der hat einiges auch schriftlich ins Pad eingestellt. Ich erspare euch das jetzt, das vorzulesen. Also wenn es interessiert, auch aus der Ausnahme im aktuellen Pad ab Zeile 151 ist das nachzulesen. Ist etwas umfangreich, deshalb sparen wir uns die Zeit. So, dann Gesundheit, Wolf-Dietrich Brenner. Tut auch Dinge, dann Umwelt, Bernd Schreiner. Energiepolitik, Michael, du bist wieder dran. Ja, gerne. Wir haben bei der letzten AG-Sitzung kurz mit Hans-Jörg Rohwedder gesprochen von der NRW-Fraktion. Und zwar geht es darum, dass der Stromnetzausbau in Deutschland, Übertragungsnetz, halt so läuft, dass der Übertragungsnetzbetreiber eine neue Leitung plant, sie baut, sie betreibt und sie auch finanziert bekommt von den Bürgern. Alles in einer Hand, was wohl gegen europäisches und deutsches Wettbewerbsrecht verstößt. Es gibt Interesse, das bei einer der nächsten Landtagssitzungen zu thematisieren, eventuell über eine Bundesrats- oder Vorschlag einer Bundesratsinitiative. Das müssen wir im Detail noch ein bisschen ausarbeiten. Ist aber aus meiner Sicht ein spannendes Thema, weil so geht es eigentlich überhaupt nicht, ist aber immer noch Usus in Deutschland. Das Zweite, beim CCC hat Matthias Dahlheimer einen Vortrag gehalten über einen Blackout im Stromnetz. War ganz interessant. Wir haben das auch intern kurz diskutiert und Jörg Dietrich würde gerne mit ihm Kontakt aufnehmen. Jörg leitet ja diese Arbeitsgruppe Stromnetzausbau, wo wir als AG dann auch mit beteiligt sind. Der Matthias Dahlheimer ist wohl Mitglied im CCC. Da wäre mal die Frage, ich weiß nicht, ob Sie aus dem Kreis hier jemand beantworten kann, welche Kontakte haben wir im Moment zum CCC? Also ich habe den Matthias Dahlheimer angemailt, er ist beim Fraunhofer-Institut angestellt, gesagt, da gäbe es halt diesen Kontaktwunsch, ich habe aber noch keine Nachricht bekommen. Also Frage nochmal, wie ist die aktuelle Zusammenarbeit oder die Kontakte zum CCC? Radio. Hallo? Anscheinend, ja. Wie wäre es denn mal mit Martin Hase? Der ist gleichzeitig Mitglied in der Piratenpartei. Ja, sagt mir nichts. Kannst du mir Kontaktadresse mailen? Martin Hase ist ein recht bunter Vogel. Also die ganze Community vom CCC kennt ihn. Der hält auf dem CCC immer diese Grammatik, Rechtschreibungsvorträge. Martin Hase, Maha auf Twitter. Eine andere Anschrift habe ich leider nicht. Ja. Der war auch in Berlin jetzt zur Aufstellungsversammlung. Ja, okay, ich bin nicht auf Twitter, aber danke schon mal für den Hinweis. Ja, dann gibt es da ja zumindest einen Kontakt mit dem CCC. Gut, ja, und ansonsten noch der Hinweis, nächste AG-Sitzung ist dann Dienstag nächster Woche. Allerdings bin ich da in Urlaub, schon mal der Hinweis, dass ich nächsten Dienstag auch bei der Team-VGF-Sitzung dann nicht dabei bin. Michael, vielleicht als zweite Kontaktadresse, wo die immer sehr gut auf Pirate reagiert, ist Konstanze Kurz vom CCC. Ja, ist sie Mitglied bei der Piratenpartei? Nee, aber wenn solche Dinge kann man immer mal immer ansprechen, wenn man Kontakt zum CCC braucht. Ja, gut, ich warte jetzt mal ab, ob Matthias Dahlheimer antwortet. Der ist ja anscheinend auch Mitglied im CCC, nicht nur im Fraunhofer-Institut. Okay, aber mal schauen, wenn ich da einen weiteren Kontakt brauche. Danke für die Hinweise. Gut, danke schön. Noch Frage? Scheint nicht der Fall sein, denn wären wir bei Landwirtschaft. Birgit tut auch Dinge. Asylpolitik, Leonie tut auch Dinge, sehe ich auch nicht. Kultur und Medien, La Lioness tut auch Dinge. Und dann wären wir wieder bei Datenschutz. Patrick, nochmal für die Aufnahme verweise ich drauf. Patrick hat über die Vorratsdatenspeicherung uns hier berichtet, beziehungsweise über die Klage dazu. Ist auf der Zeile 181 oder ein bisschen runtergerutscht jetzt im Augenblick, also nochmal alles nachzulesen. Dann kämen wir mal in den NSA-Skandal. Jens Stomber, Dombi, tut auch Dinge, Queer, Michael Melker, tut auch Dinge, Bildung, Michael Titlaus, der hat sich für heute entschuldigt, Freie Netze, Daniel Wagner, und Außen- und Sicherheitspolitik, Björn. Gut, dann wären wir mit der Themenbeauftragten durch, außer es ist noch mal einer nachgekommen, der jetzt noch nicht dran war. Meldet sich auch keiner, ich sehe auch keinen. Dann kämen wir mal zum Top 4. Input der Themenbeauftragten. Gibt es noch irgendwas, wo jemand besonders drauf aufmerksam machen möchte? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann kämen wir zu Top 5, aktuelle politische Lage. Hier gibt es einen Eintrag, Themenvorschlag, Erweiterung der gesetzlichen Gewährleistung. Von wem ist das? Der ist von mir. Ich habe das einfach mal als Anregung reingesetzt. Ich hatte das gestern auch mit dem Presseteam schon mal andiskutiert, dass wir da was zusammenbauen und stellen wollen und auch da nochmal dann der Wunsch an alle, dass sie sich vielleicht mal Gedanken machen. Es geht darum, dass die Produkte, Drucker, Computer, Fernseher, eigentlich immer mehr auf Verschleiß programmiert sind, so dass sie meistens in vielen Fällen nur noch genauso halten wie die gesetzliche Gewährleistung oder halt die selbstgegebene Garantie vom Hersteller sind. Und mir ist das jetzt aufgefallen, dass es immer stärker ist. Also ich habe das auch mal selbst recherchiert bei Druckern und so weiter, die teilweise wirklich punktuell zum Ende der Gewährleistung defekt sind oder auch sogar schon Fehler einprogrammiert haben, dass man, wenn man No-Name-Produkt in Patronen einbaut, dass sie dann komplett den Dienst verweigern. Canon habe ich da ein paar Rezessionen gesehen, das ist ganz interessant, dass die Geräte sind dann nicht mehr nutzbar und die bringen dann einen Fehlercode und man muss sie einschicken und so weiter und so fort. Und da war einfach mal der Gedanke, dass wir uns dieses Thema als annehmen und mal überlegen, ob wir nicht dann sagen, okay, wenn die Hersteller auf 2 Jahre jetzt nur noch ihre Geräte auslegen, sollte man überlegen, ob der Gesetzgeber nicht dann in der Pflicht ist und die Gewährleistung erweitern muss oder ob es eine andere Regelung geben muss oder ein Gesetz gegen Schlechtbau oder sonst irgendwas. Also einfach mal als Themeninput. Das Thema ist so noch nicht besetzt und ich denke, das könnte ganz gut zu uns passen. Darf ich dich fragen, ob du wirklich Gewährleistung meinst oder nicht vielleicht doch Garantie? Ja, also der Unterschied ist ja folgendes. Erstmal so, Garantie ist ja eine freiwillige Sache, gibt jeder Hersteller selber und der definiert auch die Garantiebedingungen. Insofern kann man da nichts tun. Die gesetzliche Gewährleistung ist natürlich klar vom Gesetzgeber vorgegeben und gilt erstmal für alle Geräte. Also auch wie Apple, die sagen ja, wir geben ein Jahr Garantie, das ist aber alles schön und gut. Es gibt immer noch die gesetzliche Gewährleistung, die ist zwar generell gesehen schwächer, aber halt im Gesamt gesehen hat man halt 2 Jahre Anspruch vom Gesetzgeber vorgegeben und dann müssen sie halt in diesen 2 Jahren halt diese Geräte dann doch reparieren, wenn es nicht ein Fehler war, der von Anfang an schon irgendwie andersartig da ist. Also das ist schon ein Unterschied. Also die Garantie, da können wir nichts tun, das ist eine freiwillige Sache, aber bei dieser Gewährleistungsgeschichte, die im Gesetz steht, könnte man sagen, statt 2 Jahren 3 Jahre oder 4 Jahre eventuell. Danke für die Erläuterung, aber genau auf den Unterschied wollte ich hinaus. Deshalb habe ich die Frage gestellt, damit es nochmal gesagt wird. Ja, gerne. Ja, ist ein spannendes Thema, sollte man durchaus mal drüber nachdenken, das zu nutzen. Ja, also man kann das, denke ich, auch mit Umweltschutz und so weiter verknüpfen, dass man sagen kann, es macht ja keinen Sinn, wenn Geräte wirklich im 2-Jahrestakt oder sowas defekt sind. Das ist ein Verbrauch von Ressourcen im Bereich Computer von besonderen und edlen Erden und was weiß ich was. Also das könnte man wirklich ausziehen. Ich finde, das ist eine Entwicklung, die wirklich bedenklich ist und das geht einfach in die falsche Richtung und da sollte man schon mal irgendwie was draus machen. Letztlich dazu bitte doch mit der Simone Brandt, Landtag NRW, Verbindung, weil ich mich erinnere, dass sie in die Richtung gehend schon Anfragen oder sogar Anträge gestellt hat im Landtag NRW. Vielleicht ist das hilfreich. Okay, prima, danke. Dankeschön. In Kassel war da doch ein Vortrag drüber. Der Dennis Deutschkämper hatte einen Vortrag darüber gehalten. Ja, den haben wir auch auf dem Schirm, den schreiben wir auch an. Alles klar. Der Dennis Deutschkämper heißt Dennis Deutschkämer. Ja, danke schön. Sonst noch Dinge zur aktuellen politischen Lage? Wortmeldung. Markus. Ich weiß nicht, ob es zum Tagesordnungspunkt passt. Aber ich würde mal das Stichwort Island einfach mal in den Raum werfen. Ich habe heute gelesen, 34% der Isländer würden die Piratenpartei wählen, wenn Parlamentswahl wäre. Und auch hier möchte ich nochmal die Öffentlichkeitsarbeit in den Raum werfen. Ich weiß nicht, ob irgendwie die politischen Geschäftsführer die Möglichkeit haben, dies irgendwie zu nutzen. Vielleicht mal entweder nach Island zu fahren oder einen isländischen Piraten einzuladen oder in irgendeiner Art und Weise darauf aufmerksam zu machen, dass es Länder gibt, die anscheinend vernünftig denken. Und ich weiß natürlich auch nicht, ob das schon mal in den vergangenen Sitzungen, weil ich abwesend war, schon mal Thema war. Aber ich glaube, dass man dieses Thema Island und die derzeitigen Wahlumfragen irgendwie besser nutzen sollte, könnte, dürfte. Super Idee, Markus. Gut, danke schön. Ich denke, da kann man sich durchaus mal Gedanken drüber machen. Und was ich sehe, habe 34%, sondern mittlerweile das ist andersrum. 37,4% ist die letzte Umfrage. Also ich nehme es mal mit ins Presseteam, dass wir da mal drüber sprechen. Ja, ich werde, wenn ich mit Kontakt mit Christus und Astrid wieder habe, werde ich das auch auf jeden Fall dort nochmal ansprechen, weil das ist ja eigentlich politische Zusammenarbeit, fällt ja in dem Bereich. Deshalb passt es auch hier recht gut dazu. Herzlichen Dank für die Anregung. Dann würde ich weitergehen. So wie ich sehe, ist noch am Saalmikrofon Stefan. Stefan, aber bitte kurz, weil wir haben noch einen wichtigen Punkt hinter dran und nur noch 5 Minuten. Ja, ich halte mich kurz, Stichwort Medien. Da habe ich gerade bei Jung und Naiv, die haben so einen Nikolaus Brender da, CDX, also 2010 war er noch Chefredakteur CDF und ist er dann geschasst worden. Ich weiß nicht, ob da die Piraten auch Interesse hätten. Da das Bundesverfassungsgericht hat ja da so eine Kontrollklage oder was die da gefaselt haben. Gab es da so eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht und dass da jetzt die Gremien, Medienanstalten, Landesmedienanstalten und so, dass man die nur noch 1:2 so quasi besetzt mit Politikern. Das heißt, zwei Drittel der im Gremium da in den Aufsichtsräten werden halt oder sollen mit anderen Leuten besetzt werden aus der Zivilgesellschaft. Und würdet ihr das vielleicht auch mal da euch dran klemmen, dann um da auch mal den Medienumbau, die Presse, so die Traditionsmedien und sowas, dass man da ein bisschen was umbaut und Partei vor allem da raus versucht raus zu wegzutreiben, weit möglichst. Gut, danke, Stefan. Nehmen wir mal auf, aber ich denke, das passt mehr in die Pressearbeit, dass man das rüberträgt noch an die Bundespresse bzw. im Pressebereich. Gut, dann zu dem sehe ich keinen mehr am Saalmikrofon, keine Wortmeldungen mehr. Und dann kommen wir mal zum letzten Punkt, noch Informationen. Hier hat Joffrey mich noch gebeten, nochmal darauf aufmerksam zu machen, für eine Terminfindung, so wieder Besprechungstermine im Mumble zu den Anträgen, die jetzt mittlerweile nach Beendigung der Antragsfrist durch die Antragskommission für den Bundesparteitag 16.1 in Lampertheim. Da war letztes Mal, ja, Woche davor, wurde die auch im Mumble besprochen. Joffrey ist dort bereit, wieder die Moderation zu übernehmen. Gestern in der Bufo-Sprechstunde war schon wieder der Termin mittwochs, weil er beim letzten Mal sich als recht gut erwiesen hat, angetragen worden, beziehungsweise ins Auge gefasst wurde. Und wenn wir hier jetzt einige politische Geschäftsführer und so da haben, nochmal die Nachfrage, ob dieser Termin also günstig wäre und dass sie das vielleicht dann auch in ihre Landesverbände dann raustragen. Also ich denke auch, der Mittwoch ist recht passend oder spricht irgendwas dagegen? Ja, überhaupt kein Widerspruch. Also können wir mal zusammenfassen, die nächsten 3 Mittwochtermine im Mumble. Der Raum wird noch bekannt geben, eben Besprechung der Anträge zum Bundesparteitag und wahrscheinlich wieder in einer Zusammensetzung wie das letzte Mal, einmal Satzungsänderungsanträge, dann Programmänderungsanträge und wenn noch Zeit ist, dann sonstige oder solche Anträge in der Reihenfolge. Die Präferenzen, keine Ahnung, müsste dann wahrscheinlich Joffrey und der Antragskommission überlassen, in welcher Reihenfolge. Ich werde das aber wie das letzte Mal dann hoffentlich rechtzeitig veröffentlichen. Gut, dazu noch Fragen? Gut, dann haben wir Punkt 21 Uhr. Dann frage ich nochmal nach, hat noch jemand irgendein Thema oder sonst irgendwas, was wir vergessen haben, der auch noch gerne was beigetragen hätte hier? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich alle Beteiligten und alle Teilnehmer hier herzlichen Dank. Es ist 21 Uhr, besonders an Bauer Jupp und Heinerle für die Aufnahme und dann irgendjemand, der hier ganz, ganz fleißig Protokoll geführt hat. Auch dort herzlichen Dank und wünsche euch einen schönen Abend und schließe die Sitzung Folge pünktlich um 21 Uhr. Herzlichen Dank und bis nächsten Mittwoch.